Show of hands, show of hands. Das ist Unsinn, lass abstimmen, Dieb, gib das Geld zurück, halt es Andrew McKay entgegen. Der Abgeordnete der konservativen Tories wird niedergebrüllt von den 300 Menschen, die sich in der Gemeindehalle von Brecknell versammelt haben, in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Berkshire, westlich von London. Der 59-Jährige ist einer der vielen Parlamentarier, die den Zorn über den Spesenskandal zu spüren bekommen, der jetzt auch die Europawahl heute auf der Insel vollkommen überschattet. There'll be a lot of people, they'll say, I'm going to register my disgust by staying at home. Some people will convert that disgust into support for minor parties. Viele werden ihren Unmut zum Ausdruck bringen, indem sie zu Hause bleiben, manche indem sie kleinere Parteien unterstützen. Sogar die rechtsextreme BNP könnte es zum ersten Mal in das Europaparlament schaffen und die Labour-Partei von Gordon Brown werde wohl der große Verlierer, so sagt Peter Kellner vom Meinungsforschungsinstitut YouGov voraus. Den Umfragen zufolge muss zwar auch die konservative Opposition mit Verlusten rechnen, der Spesenskandal wird aber vor allem dem Regierungslager angerechnet, dem vorgeworfen wird, nicht entschieden genug zu reagieren. Bei der Europawahl heute könnte die Labour-Partei sogar hinter die UKIP, die EU-feindliche Unabhängigkeitspartei, zurückfallen und auch bei den auf der Insel heute gleichzeitig anstehenden Kommunalwahlen droht der Regierungspartei ein Desaster. The public anger is reflected in a new opinion poll that suggests 36% of voters want an immediate general election. A further 30% want it before Christmas. Die Öffentlichkeit ist derart verärgert, dass 36% eine sofortige Neuwahl wollen, weitere 30% eine Neuwahl noch in diesem Jahr, so heißt es nach Umfragen. Eine Mehrheit der Briten wünscht demnach jetzt auch zum ersten Mal, dass Gordon Brown umgehend zurücktritt. Der unbeliebte Premierminister hat vor, die Wogen mit einer Kabinettsumbildung zu glätten. Doch Innenministerin Smith und Kommunalministerin Pliers sind ihrem Rauswurf schon durch vorzeitige Rücktrittsankündigungen zuvorgekommen, wodurch die Autorität des Regierungschefs noch weiter geschwächt wurde. Mit einer Ablösung von Schatzkanzler Darling, der ebenfalls in den Spesenskandal verstrickt scheint, wird gerechnet. Gordon Brown allerdings hat allen Forderungen, die regulär in einem Jahr anstehende Unterhauswahl vorzuziehen, bisher zurückgewiesen. Dabei plädieren jetzt auch schon mehr als 60% der Labour-Mitglieder und Anhänger für eine baldige Ablösung des Premierministers, so das Ergebnis einer Umfrage, die ein parteinaher Internetdienst jetzt veröffentlicht hat. What this poll does reveal is that Gordon Brown has lost trust and confidence, I think, within the Labour grassroots. Diese Umfrage zeigt, dass Gordon Brown das Vertrauen der Basis der Labour-Partei verloren hat, so Alex Smith, der Herausgeber des Internetdienstes. Bei Männern wie Frauen und in allen Altersgruppen herrscht jetzt die Meinung vor, dass Gordon Brown nicht unbedingt der Mann ist, der die Labour-Partei in die nächste Wahl führen soll. So we're saying now that Gordon Brown is not necessarily the man to lead the Labour Party into the next election. Und die Forderungen, Gordon Brown in die Wüste zu schicken, dürften noch lauter werden, wenn morgen früh die Ergebnisse der Kommunalwahl vorliegen und am Sonntag, wenn dann feststeht, wie schlecht die Labour-Partei bei dieser Europawahl heute tatsächlich abschneidet.